Was sind deine Erwartungen an Fremdsehen? Ja, Erwartungen. Erwartungen sind, dass es einfach, dass ich sehr viele Menschen dort treffe und sie besser kennenlerne. Und ich hoffe auch für die Bevölkerung vor Ort, dass sie mit einem anderen, für sie auch eine Begegnung möglich war, wo sie was Neues gelernt haben und wir alle Betroffenen halt damit unsere Horizonten erweitert haben. Was genau planst du für Fremdsehen? Planen. Geplant habe ich eigentlich das so, dass ich schon mal auf alle Fälle, wenn ich hinkomme, so viele Menschen, die Einheimischen und sozusagen kennenlerne und auch mit ihnen über, ja, Liebe spreche, weil Liebe liegt ja auch den Öblanern und Niederöblanern sehr nah, über Paula Krocker. Ja, die viele verschiedene Aspekte von Liebe, jetzt sagen wir mal von der spirituellen Liebe, familiäre Liebe, käufliche Liebe und über diese verschiedenen Aspekte zu sprechen und die im modernen wie in den vergangenen Sichtweise zu betrachten. Du kommst nach Öblan, einer Gemeinde mit 1400 Einwohnern. Hast du Befürchtungen? Befürchtungen. Ja, es ist immer so, wenn zwei verschiedene Kulturen, jetzt meine ich jetzt nicht unbedingt jetzt die österreichische und die indische, sozusagen einfach ein Mensch, der aus einem anderen Kreis, Kulturkreis kommt, egal wie man es bezeichnet, in einem anderen Kulturkreis kommt, das ist, da gibt es immer die Möglichkeit einfach, dass es Missverständnisse entstehen. Und ich hoffe, dass wir beide damit offen umgehen und näher zueinander kommen. Für Fremdsehen sollen die Teilnehmer ein Online-Tagebuch führen, einen sogenannten Weblog. Bist du schon aktiv? Naja, ich führe einen Weblog über Filme, wo ich die Filme reviewe, aber das ist vor allem auch in der englischen Sprache. Und dann habe ich einen deutschsprachigen Web, wo ich vorhabe, einfach meine täglichen Erlebnisse und Erfahrungen an meinen täglichen Erfahrungen und Erlebnissen an den Menschen zu bringen oder die Menschen daran teilzuhaben. Und das kann auch natürlich in Connect sein mit dem anderen Blog, sozusagen die Filme, die ich anschaue, oder einfach, ja, zum Beispiel, wenn ich die Leserbriefe in den Zeitungen lese.